Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur Mittwochssitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik am 26. Februar 2014. Wir zunächst der Orga-Staff. Versammlungsleiter würde ich mich selbst vorschlagen. Dann gibt es Gegenvorschläge oder Gegenrede. Das ist nicht der Fall, dann mache ich den Versammlungsleiter. Aufnahme machen Piratos und Wischer derzeit. Gut, kommen wir zur Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Da ist ein Link drin zum Protokoll sowie zur Aufnahme. Können das alle mal kurz anschauen oder am besten haben sie es schon angeschaut. Wenn es keine Gegenrede gibt, dann würde ich das so beschließen. Ja, Gegenrede nicht, aber ein Hinweis, ein Vorschlag, ein Tipp, wie auch man das auch mal nennen mag. Ganz unten hier in unserem Patch steht nächstes AG-Treffen mit den ganzen Daten dazu. In dem Protokoll fehlt das, dann wird das auch nicht im Kalender angezeigt. Okay, danke für den Hinweis. Okay. Das Protokoll habe ich das letzte Mal ergänzt um den Link. Vielleicht hat es jemand gesehen. Ah ja, okay. Ja, es gab in letzter Zeit verschiedene Leute, die das, glaube ich, das erste Mal gemacht haben, das Protokoll zu übertragen. Deswegen, ja, war das nicht überraschend, dass da nicht alles gepasst hat. Okay. Dann, das war schon mal das Wichtigste. Protokollführer würde ich vorschlagen, machen wieder alle zusammen im Pad. Und wer mag es ins Wiki übertragen? Freiwillige vor. Gut, dann mache ich das. Okay. Übersicht offene Aufgaben und Projekte würde ich mal sein lassen heute, weil wir auch ein paar andere Punkte haben. Wenn keiner was dagegen hat. Okay, dann kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Wir haben bisher schon 5 Punkte. Jeder darf bis zu 3 Punkte insgesamt verteilen durch ein plus 1 hinter den Top. Ich gebe dafür jetzt mal 2 Minuten Zeit. Okay, also der Tagesordnungspunkt Lebensweg von Staatsanleihen hat nun schon über 10 Stimmen, der wird wohl gewinnen. Dann fange ich damit schon mal an. Okay, es geht darum, einen Artikel als Mehrheitsmeinung abzustimmen. Eingestellt hat das Piratos, richtig? Ja. Ja, soll ich was dazu sagen? Ja, gerne. Also ich hatte ja dazu aufgerufen, über die Mailingliste das Fazit zu überarbeiten. Jetzt kam heute vom Wischer erst sozusagen ein größeres Feedback, das ich jetzt noch nicht wirklich ganz, ich nur grob überlesen habe. Aber er hat es ein bisschen aufgeteilt in einen Lektoratteil, den ich jetzt noch abarbeiten würde. Das heißt, wir werden das heute erstmal nicht zur Abstimmung stellen. Und jetzt geht es nochmal darum, dass wir über das Fazit reden, denn da sollte dann Einigkeit herrschen. Wie gesagt, Lektorat, das ist mein Ding, glaube ich. Aber dieses Fazit, das hat ja wieder so ein Geschmäckle nach außen. Das sollte man hier ausdiskutieren, was wir da stehen haben sollen. Und auch da hat er Vorschläge gemacht und ich würde sagen, die diskutieren wir jetzt, damit wir das Fazit abrunden. Und nach dem Lektorat, was dann bis nächste Woche passiert, würde ich es dann nächste Woche hier zur Abstimmung stellen, dass es dann für eine Woche im Wiki abgestimmt wird, ob es Mehrheitsmeinung wird. Okay, vielen Dank. Am besten lesen sich mal alle dann dieses Fazit durch. Es sind 5 Punkte, also nicht allzu lang. Also ich finde es sehr gut. Ich meine, also meiner Meinung nach könnte man das abstimmen in dieser Form. Gibt es andere Meinungen dazu? Ist das jetzt schon eine Abstimmung, oder? Nee, das ist nur nochmal eine Besprechung. Also weil eben Piratus noch die Vorschläge von Wischer einarbeiten will und das wird noch eine Weile dauern. Aber ich dachte, wir könnten noch kurz das eben besprechen, ob man da noch irgendwelche Kritikpunkte hat. Ja, sieht so aus, als wenn keiner noch irgendwelchen Input bringt, dann würde ich sagen, nehmen wir das einfach so, wie es jetzt ab Zeile 60 steht. Ich würde das dann als Fazit unten reinsetzen. Wenn noch irgendjemand Punkte hat, die Lektorat betreffen, sollten Sie mir doch bitte innerhalb der Woche jetzt eine Mail schicken und Ihre Bedürfnisse anmelden. Dann kann ich das dann auch noch einbauen und dann würde ich sagen, nächste Woche starten wir dann die Abstimmung hier, um es dann ins Wiki zu packen, um da abstimmen zu lassen. Wunderbar. Damit. Ja, kurz und schmerzlos. Dann zum nächsten Top. Noch ganz kurz vielleicht an dich, Piratus. Ich habe ja ein paar Fragen gestellt, ein paar Diskussionsgrundlagen und da Rückfragen sind gerne auch an mich. Ne? Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht komplett gelesen, aber so am Anfang waren es so ein paar Formulierungsthemen, dass man da einheitlich ist. Das stimmt natürlich, das sollte möglich sein. Das kommt auch ein bisschen daher, weil da auch Axel zum Teil in den Text mitgeschrieben hat und wir uns da so sprachlich nicht so ähnlich sind, aber das kriegen wir hin. Da werde ich auch mit Axel dann nochmal Rücksprache halten. Und wie gesagt, wenn irgendjemand noch was sieht, was ihn stört, was jetzt nicht in deiner Mail mit aufgefasst ist, dann soll er es doch einfach melden. Ausgezeichnet. Dann beenden wir den ersten Top und kommen zum Top 2. Stellungnahme der AG zur aktuellen Lage. Das hat Cosmic eingestellt. Ja, wir hatten ja... Entschuldigung, wir hatten letzte Woche ja außerhalb der Sitzung schon sozusagen über die aktuelle Lage gesprochen. Ich wollte es heute einfach nochmal also in die richtige Tagesordnung mit reinnehmen. Inzwischen ist eine Woche vergangen, es sind viele Blogbeiträge erschienen, es sind weitere Austritte zu verzeichnen und so weiter. Und ich dachte, es wäre jetzt mal wichtig, trotzdem mal hier in der AG abzuklären, wie so die Meinungen sind zur aktuellen Situation. Ich habe hier so einen Fragenkatalog zur Inspiration mal reingeschrieben. Die erste Frage wäre, wie bewertet ihr den Flügelstreit und die Abwanderungswelle innerhalb der Partei? Droht die Partei zu zerfallen? Was müsste geschehen, damit die Situation Gehalt bzw. Schadensbegrenzung erfolgen kann? Und dann eben die Frage, die ich mir halt auch stelle, wenn alles jetzt so weitergeht und nichts Wesentliches geschieht, was denkt ihr, was aus den Piraten werden wird? Und das werfe ich jetzt mal so in den Raum und bin gespannt auf eure Meinungen. Ich füge vielleicht noch dazu, letztendlich stellt sich für mich natürlich weiterhin die Frage, ob die AG eine Stellungnahme dazu abgeben soll. Also ob wir uns eine Meinung bilden sollten, wie das überhaupt weitergehen kann, Vorschläge machen, uns einmischen, was sagen oder andere Strategie eben nicht sagen. Wie gesagt, angesichts der aktuellen Situation, die, glaube ich, schon ziemlich brisant ist weiterhin. Bunky? Ja, also ich sehe die Partei als in der Struktur immer noch in der gleichen Situation wie vor der Wahl des Vorstands und wie auch immer schon, also ein Provisorium, das sich in der Entwicklung befindet und der Strukturfindungsprozess ist im Gange, beziehungsweise durch diesen Streit, der jetzt ausgebrochen ist, eigentlich unterbrochen. Also dieser Streit schadet ein bisschen dieser Strukturfindung. Strukturen sozusagen, also Spielregeln, wie finden wir Meinungen, wie gehen wir mit Minderheiten, also mit meinungsmäßigen Minderheiten um, wie das Prinzip der Mehrheitsabstimmung gegenüber dem sich Durchsetzen auch von einer kleinen Gruppe, dass das in entsprechenden Rahmen bekommt, wo ein Ausgleich stattfinden kann und jeder, der heute vielleicht zurückstecken muss, auch weiß, dass er in Zukunft auf welche Art und Weise er mit seinen Themen Meinungsarbeit leisten kann. AMT? Ja, also ich habe keine fixe Meinung dazu zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt ein Statement raushauen. Ich habe die AG im Prinzip immer schon als sehr autark wahrgenommen und ich finde es viel zu wichtig, was wir hier inhaltlich erarbeiten, als dass wir uns da zu sehr Richtung Parteipolitik bewegen. Und von daher glaube ich, dass es relativ von unserem Standpunkt aus nicht essentiell ist, dass wir dazu Stellung beziehen. Piratus? Ich kann nicht unten reinschreiben. Kann ich nach Piratus drankommen? Ja, alles klar. Ja, ich möchte AMT zustimmen. Ich glaube auch, dass wir hier in der AG diesen Richtungsstreit irgendwie nicht wahrnehmen. Außerhalb der AG natürlich, klar. Ich bin hier regelmäßig Mumble und krieg mit, wie hier gegeneinander gehetzt wird. Und ja, also wie gesagt, ich würde auch vorschlagen, dass die AG sich da raushält als AG. Was mir vielleicht in dem Zusammenhang noch einfällt, mir ist aufgefallen, dass der Twitter-Account von Geldsystempiraten sich zum Teil da auch eingemischt hat in diese Thematik. Ich würde darum bitten, das zu lassen. Einfach, also auch so Retweets von irgendwelchen Äußerungen von irgendwelchen Leuten, die sich zu dem Thema Stellung nehmen, weil ja, eigentlich haben wir innerhalb der AG nicht dieses Thema und das würde ich dann auch gerne rauslassen und auch nach außen hin nicht die den Anschein erwecken, dass wir uns auf irgendeine von diesen Seiten schlagen. Ich würde mich da auch gerne sehr neutral verhalten. Hätte. Okay, ich sehe das nicht ganz so. Also ich denke, dass wir im Grunde genommen, also so stellt sich das für mich dar, dass wir im Grunde genommen zwei Flügel haben. Einen Flügel, der sehr realitätsnah ist und fragt, was können wir denn eigentlich erreichen? Und einen Flügel, der vor allem visionsgesteuert ist. Also ich möchte es gar nicht so in links oder liberal unterscheiden, sondern mehr in Realisten und Idealisten. Wobei auch Realisten natürlich Idealisten gleichzeitig sein können, aber mir ist ein bisschen bei dem linken Flügel der Realismus abhanden gekommen, so ist mein Eindruck. Ist sehr subjektiv. Aber ich glaube, dass wir in dieser AG auf dieser Basis, wie mein Eindruck ist, doch eher den Realisten zuzuordnen sind und dann auch mehr der Mitte den Liberalen. Und ich fände es schön, wenn wir Stellung beziehen würden, weil derzeit der andere Flügel der lautere ist. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass der andere Flügel die Mehrheit ist. Und ich habe vor allem das Gefühl, dass vom liberalen Flügel die Leute austreten. Und wenn es so weitergeht, werden wir eine weitere Linkspartei. Möchte ich eigentlich nicht. Also ich sehe uns sowieso schon relativ weit links. Auch die Liberalen sind sehr weit links verortet im Vergleich zu FDP sowieso. Aber auch insgesamt im Spektrum sind alle Piraten, glaube ich, sehr weit links. Auch die weniger weit links. Hallo, bin ich rausgeflogen? Ich bin auch fertig, ja. Schulmann hat dich gehört. Hörst du uns nicht? Als nächstes wäre dann Wischer dran. Jetzt schon. Es war eine etwas längere Pause, deswegen. Nein, Hetty hat gesprochen. Hast du Hetty nicht gehört, Schulem? Leider nicht. Whatever. Check this. Dass es Hetty gerade angesprochen hat, sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist das falsche Problem. Ich glaube, es gibt so diese Flügel, diese politischen, sachlich gegeneinander stehenden Flügel gibt's gar nicht. Das Problem in der ganzen Diskussion und der ganzen Aufregung ist einfach die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird. Und die Art und Weise, wie die Leute beschuldigt werden, dann sicherlich auch die Art und Weise, über welches Medium das hauptsächlich geschieht, nämlich Twitter, was absolut nicht fähig oder nicht dazu gebraucht werden kann, um irgendwelche Meinungen auszutauschen. Und es steigert sich alles nur gegenseitig hoch und die Leute, ja, also es gibt keine Deeskalation in keinster Form, egal welche Partei irgendwas macht, das wird immer nur weiter eskaliert und überhaupt nicht darüber geredet, was denn eigentlich das Problem ist. Der Auslöser oder einer der Auslöser dieser Aktion dort war ja sicherlich aus einer Gruppe, die oder aus einer Gruppe, doch nennen wir es so, die mit dem wir ja auch als AG schon mal früher mal Kontakt auf problematische Art und Weise hatten, wo wir uns eben Anfeindungen stellen mussten und mittlerweile haben sicherlich die einen oder anderen auch diese Erfahrung gemacht und dass es halt irgendwann so jetzt explodiert, das ist natürlich auch total falsche Art und Weise explodiert und auch total fehlgeleitet zum Teil. Auch was da jetzt alles für komische Gerüchte gehen und man müsste hier den Vorstand, müsste sich rechtfertigen und so, da werden Haufen Unterstellungen gemacht, das ist alles überhaupt nicht zielführend. Ich weiß nicht, wie das enden soll. Ich sehe niemanden zurzeit in der Partei, der deeskalierend in irgendeiner Form die Probleme auf den Tisch legt oder als Moderator irgendwie den Streit irgendwie lösen würde. Deswegen keine Ahnung, was daraus wird. Als AG glaube ich, wird es schwierig, da dass wir selbst uns eine Meinung als AG überhaupt dazu bilden, die wir da haben könnten. Ich glaube, wir sind auch sehr verschieden. Insofern wird ein Statement da sowieso ausfallen. Ja, danke erstmal. Stimmbürger? Also ob die AG irgendwie was tun soll, Nein, die soll sich in dem Moment neutral verhalten, weil sie ist ja schon im, wie soll ich sagen, im Diskurs drin. Auf der ganz rechten Seite wird die ja verordnet, die AG, und jetzt da nochmal ein Punkt rein. Von wem bitte? Also wird die so verordnet. Und deshalb ist es nicht zielführend, sich da auch noch reinzuschreiben oder reinzuwerfen in dieses Wasser. Die Abwanderungswelle, die ist enorm. Ganz viele Piraten machen nichts oder nichts mehr. Sie sagen ja, wenn sie nicht wissen, für was die Partei steht, droht die Partei zu zerfallen. Wenn es so weitergeht, kann man das gar nicht ausschließen. Und zerfallen würde ich jetzt weniger sagen, sondern eine ganz kleine Kleinstpartei zu werden. Schadensbegrenzung müsste vom Bundesvorstand aus gehen, aber wer Mumble am Montag mitgehört hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie soll ich sagen, ist nicht wirklich das Thema von jedem Piraten. Viele Piraten sehen die Partei als Bewegung an, obwohl wir eine Partei sind. Und ich habe mal da ein Statement reingepackt in Zeile 85. Wir sind eine Partei, die politische Veränderungen durch demokratischen Diskurs herbeiführen will. Mir scheint es so, es gibt zwei Flügel, eine Mitte und dann eine andere Randgruppe, die genau diesen Satz jetzt, was ich vorgelesen habe, diese Randgruppe eben nicht unterschreiten kann. Die möchten anderen Diskurs führen. Und genau das ist diese Sprengkraft, die begonnen hat mit der neuen Bundesvorstandswahl, mit der Schramm und dem Team, ich würde mal sagen, das war die Schramm, wo im Team vom Torschen dran drin war, da hat es begonnen, und Flaggen und Stände und so weiter, hat sich das dann einfach so eskaliert, dass jeder, der was gesagt hat, in die rechte Ecke gestellt wurde, und die Unterstellungen gegenseitig, die hören nicht auf, und ja, das ist einfach traurig, das zu sehen. Ja, das genügt, glaube ich. Okay, als nächstes ist Arne dran. Ja, ich meine, wir könnten eher die ausgleichende Rolle spielen. Und zwar glaube ich, es wird ja immer vom Richtungsstreit gesprochen. Ich glaube, wir sollten sagen, Wertedebatte ja, Richtungsstreit nein. Weil ich denke, wir sollten auf Vielfalt setzen, wir sollten auf gegenseitige Toleranz setzen und sollten sagen, wir sind nicht die Partei, die in irgendeine Richtung zu verorten ist, sondern die Vielfalt für Vielfalt sich einsetzt und auch praktiziert. Und wenn wir das schaffen, dass wir auch solche Dinge, die vielleicht nicht das Gelbe vom Ei sind, aber dann doch mit mehr Gelassenheit sehen, was die Anne Helm gemacht hat, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir auch selbst den Anspruch haben, ein neues Betriebssystem sein zu wollen. Und typisch für ein Betriebssystem ist, dass es sich vom Anwendungsprogramm unterscheidet. Sprich, da können verschiedene Leute, verschiedene Gruppierungen, können dann ihre Anwendungsprogramme laufen lassen, und die sind dann natürlich zwangsläufig unterschiedlich. Und deshalb denke ich, gerade weil die Geldordnung noch nicht so reingezogen ist, könnte sie sich für diesen mittleren Weg, beziehungsweise ist kein mittleren Weg, sondern ich glaube, das wäre ein tatsächlicher neuer Ansatz. Okay, das war jetzt der letzte in der Wortmeldungsliste. Gibt es noch jemand, der seinen Kommentar loswerden will? Na, ich hätte mal eine Rückfrage noch an Cosmic. Was denkst du darüber? Was ist die Erlösung, beziehungsweise was ist die Lösung des Problems? Vielleicht ist ein Teil davon, dass wir uns eben zu wenig Gedanken über solche, finde ich, wichtigen Dinge machen. Und es ist klar gut, dass wir einfach immer autark in unserem Feld gearbeitet haben. Ich sage ja auch immer, wir haben alles richtig gemacht als AG. Aber das ganze Umfeld bricht halt in sich zusammen. Also ich persönlich, mir fällt es halt immer schwerer, für die Piraten zu stehen, weil es läuft so viel schief, und vor allem auf der menschlichen Ebene, was vorhin schon erwähnt wurde, Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Probleme, strukturelle, dann eben, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, der auch uns schon betroffen hat und vielleicht kommt es auch wieder, ist eben dieser Mobbing-Faktor oder Manipulation bei BBTs und Seilschaften, also kurz gesagt Politik 1.0, wenn nicht sogar noch ein Downgrade davon und mir fällt es halt immer schwerer, mich damit zu identifizieren und auch bei meinen Freunden, Bekannten oder sonst wo Werbung dafür zu machen. Für uns als AG kein Thema, dass wir gut sind, das weiß ich und finde ich auch toll, aber die Struktur, in der wir stecken, sind nun mal die Piraten und was da im Moment abläuft, halte ich zumindest für ziemlich kritisch. Ich wollte da noch was dazu sagen, Cosmic. Ich denke, gerade wenn es schwierig wird, braucht man kreative Köpfe, braucht man Leute, die was gebacken bekommen. Und deshalb, ich kann nicht verstehen, wenn gerade jetzt in schwierigen Zeiten die Leute dann einfach den Battle hinschmeißen, anstatt zu sagen, etwas anderes als Schwierigkeiten bei einer Partei, die im Aufbau ist, die so zusammengewürfelt ist, etwas anderes als Schwierigkeiten zu erwarten, halte ich für völlig unrealistisch. Und dann muss man meines Erachtens sehen, da steckt viel mehr Drama dahinter als Substanz. Wenn ich mir Montag, habe ich mir das gegeben und da waren, glaube ich, 400, 450 Leute da. Hätte man zu einem politischen Thema, da wären vielleicht 20 Leute da gewesen oder vielleicht 50 oder bei unseren besten Zeiten in der AG, da haben wir, glaube ich, mal 300 gehabt. Das ist meines Erachtens charakteristisch. Das ist das Ganze hat mehr mit Drama zu tun als mit tatsächlicher, selbst mit Gefahr hat es nichts zu tun. Stimmt, ja, ich sehe das jetzt nicht ganz so. Cosmic hat zwar in dem Moment recht, dass man was tun sollte, kann, müsste. Wer will, wer kann. Die AG aber nicht. Und wenn 450 Leute ins Mumble reinkommen, wächst ein Thema, dann ist nicht die Frage, warum kommen 450 oder nicht die Feststellung, wieso 450 da sind und bei einer Arbeitssitzung sind es 5 oder 20 Leute, sondern was war der Grund, dass denn überhaupt 450 Leute reingekommen sind. Es wurde irgendwas losgetreten, das hat klein begonnen und wurde nicht sofort korrigiert. Und das sind jetzt knapp 3 Monate, wo das so richtig begonnen hat, loszulaufen. Und es wurde nicht koordiniert, kein Meinungsaustausch fand statt. Im Gegenteil, ich habe mal so ein paar Tweets da rein in den Chat, kann sich jeder angucken, ob er das so toll findet. Das ganze Ding wurde nicht gestoppt und das überrollt jetzt alle. Und das Ding ist so groß, dass die Bild-Zeitung und wie auch immer alle große Medien da drauf springen, die anderen Parteien sowieso, ist ein gefundenes Fressen. Das hätte jedem eigentlich klar sein müssen, aber es wurde nicht abgerüstet. Die Schramm hat getwittert, sie rüstet jetzt ab. Wenn jemand abrüstet, hat sie vorgestern getwittert, wenn jemand abrüstet, hat schon vorher jemand aufgerüstet. Warum durfte die denn aufrüsten und warum warten das so lang? Das geht alles nicht. Das ist die Diskussionskultur, der Umgang mit den Menschen und diese komischen Unterstellungen. Das geht einfach nicht und diese Diskussionskultur ist jetzt an einem Punkt, wo, ja, wie soll ich sagen, wo das Ding an die Mauer fährt. Fraglich ist jetzt, was bleibt da davon übrig? In welcher Form und kann das dann wieder später irgendwann funktionieren? Ich habe mich auch zu Wort gemeldet. Ja, vorher war noch Matthias dran. Ja, prinzipiell habe ich eigentlich auch immer die Meinung geteilt, dass die AG außen vor bleiben sollte bei dieser ganzen Sache. Ich sehe keinen Sinn, nachdem fast alle Landesverbände eine Stellungnahme gemacht haben, Cosmic, dass die AG eine macht. Was mir aber wirklich Sorgen macht, ist etwas, was hier einige, glaube ich, etwas unterschätzen, indem sie einfach sagen, das ist jetzt Theater oder Drama oder sonst irgendwas. Das glaube ich nicht. Wenn man die einzelnen Gespräche auf der persönlichen Ebene führt, dann kommt von einigen der Vorwurf an einem, dass man keine Stellung bezieht in diesem Kampf und dass man das eigentlich müsste. Die werfen einem das vor. Ich lasse jetzt mal jetzt bewusst die Namen weg, aber es ist einfach so. Und auf der anderen Seite tut es einem weh, dass Leute gehen wollen oder schon gegangen sind und wirklich auch gute Gründe und gute Begründungen angeführt haben. weil Sachen passiert sind, wenn man die erfährt, man wirklich sagen muss, boah, das ist grenzwertig. Also es ist auf der persönlichen Ebene, dass immer mehr Leute uns verloren gehen und beabsichtigen, eventuell wegzugehen, wenn in diesem Kampf halt die Leute keine Farbe bekennen, so wie sie es halt gerne haben möchten. Und jeder einzelne von denen ist eine Art von wichtiger Beziehung, die man zu dem jeweiligen Piraten hat. Ob man da bei Euvicons zusammengearbeitet hat, ob die aus dem Bereich Technik oder Vermarktung unserer Videos kommen und so weiter oder Spitzenkandidaten waren, egal was es war. Das hat sich so verdichtet und so gehäuft, dass man einfach nicht mehr sagen kann, das ist eine Entwicklung, die scheißegal ist, die man aussitzen muss und wir bleiben einfach so dabei und wir arbeiten dann mit denen zusammen, die übrig bleiben oder wir werden jetzt vermitteln und so weiter. Also wenn man auf diese persönliche Ebene runterholt, dann wird man sehr, sehr nachdenklich, finde ich. Und ich weiß gar nicht, was man da tun kann. Ich denke, dass der Landesparteitag in Berlin ein ganz wichtiges Ereignis sein wird am nächsten Wochenende. Meiner Meinung nach müsste dort ein klärender Prozess mal einsetzen. Aber ich habe in den letzten 10 Tagen eher den Eindruck bekommen, desto mehr man Richtung dort geschossen hat, desto mehr hat dort ein Solidarisierungseffekt stattgefunden. Aber warten wir mal das Wochenende ab mit dem Landesparteitag in Berlin. Danach werden wir noch ein bisschen schlauer sein. Paul? Ja, also ich meine, die Partei ist ein Bereinigungsprozess und gewisse Dinge hat so auch ihre Logik. Und ich denke auch, dass es auch einigen, die im Hintergrund auch ihre konstruktiven Fäden ziehen und so weiter, denen das auch recht ist, wie die Partei sich momentan präsentiert, um dann eben später aus diesem ganzen Nebel dann auch besser hervorzugehen. Ja, eben kam ja Bernd Stürmer vor im ZDF-Heute-Journal und so weiter. Das bleibt bei vielen Menschen hängen, wie er sich gefreut hat mit seiner kleinen Gruppe da, dass die Piratenpartei eben halt jetzt einen großen Sieg errungen hat, ja, dass die 3% Hürde da geknackt worden ist und so weiter. Man sieht, da werden dann auch die Piraten, die anscheinend außen vor sind, dann doch plötzlich in den Mittelpunkt gebracht. Und so kann es natürlich sein, dann, ich möchte hier keine Verschwörungstheorie aufbauen, aber dass es dann einigen genehm ist, wie das jetzt hier so abläuft und dass dann eben viele Austritte dann vorhanden gibt, dass das eben halt auch vielen zugutekommt später. Also ich habe ja auch so eine Frage bekommen, ob ich denn aus der Partei austrete. Da habe ich gesagt, nö, warum? Nämlich wir haben ein super Wahlprogramm, WP004. Da meinte derjenige, ja, aber umso schlimmer, habe ich dann, umso besser, wenn jetzt die Leute, die diesen WP004 auch kreiert haben, sich zu dem bekennen und die anderen, die eben sich nicht zu dem WP004 bekennen und auch zu den Werten der Piratenpartei, ja, dann muss man natürlich sagen, wenn die sich durchsetzen wird, die eben halt diesen WP004 generiert haben, ja, dann hat die Partei eine Zukunft. Andernfalls kommen eher die anarchistischen Gruppen durch, oder auch die Liberalisten und so weiter. Und die werden sich dann durchsetzen, die ja überhaupt nichts von diesen sehr guten Programminhalten halten. Das ist der Kampf, der jetzt vorhanden ist. Und da habe ich jetzt keine Lust auszugehen. Welches Wortbild benutzt man eigentlich? Wir haben immer im Chat die Wortmeldungen gepostet. Aber im Moment ist keiner dran. Also wenn du was sagen willst, darfst du gerne was sagen. Ja, also ich meine, dass unsere AG hat eigentlich die Möglichkeit, etwas Gutes auf die Beine zu stellen und dann parteimäßig etwas da vorzutragen und dann mehr zu sagen zu haben. Aber das haben wir bisher noch nicht geschafft. Sehr richtig, Pavel. Ja, das werden wir auch nicht schaffen. Na, mit der Einstellung nicht. Sehr richtig, Pavel. Ja, ich finde auch, also wir müssen uns gar keine Sorgen machen. Fachlich sind wir auf einem guten Weg und von daher einfach weitermachen. Und da wird auf jeden Fall was Gutes bei rumkommen. Und was da außen passiert. Und ich finde, jeder kann sich natürlich persönlich da involvieren und mitstreiten und sich auf irgendeine Seite schlagen. Warum denn nicht? Aber es geht jetzt darum, was die AG als, ja, ich sage jetzt mal Organ, was es auch nicht ist, aber als Teil dieser Partei, wie die sich verhält. Und da würde ich mich neutral verhalten, einfach hier weiterarbeiten. Und unsere guten Ansätze, die wir haben, finden wir auch bei vielen Leuten, die außerhalb der Piraten stehen. Und wir kriegen Anklang von außen. Und das wird sich auf Dauer durchsetzen. Und da sehe ich überhaupt kein Problem. Matthias? Ja, das Letztgenannte kann ich zustimmen. Nach außen werden wir es vielleicht entwickeln können, aber nicht nach innen. Ich glaube, dass wir gerade durch die Ereignisse des heutigen Tages, das Fallen der Sperrklausel und dem fast sicheren Einziehen von Julia Reda ins Parlament samt der zugehörigen Personen, die wir kennen, mit unseren Vorstellungen an denen nicht vorbeikommen werden im Europaparlament die nächsten 5 Jahre. Also mein Fokus, meine Empfehlung wäre eher, so weitermachen wie bisher, aber den Schwerpunkt eher in die Öffentlichkeitsarbeit zu setzen, als in der Hoffnung, die Partei wirklich beeinflussen zu können. Vielleicht kann man es über den Umweg über die Öffentlichkeit erreichen, dass dann die Piraten einsehen, hey, da haben wir doch jemand unterschätzt oder das kann ja nicht wahr sein. Aber der direkte Weg erscheint mir wirklich wie eine Sisyphus-Arbeit. Michel? Also das, was du gerade gesagt hast, Matthias, mit unseren Spitzenkandidaten, kann ich nicht teilen. Also ich glaube nicht, dass die so verbohrt sind, wenn jene Mehrheitsmeinung in der Partei entsteht, dass sie dem nicht folgen würden oder wenn wir mit denen reden, dass sie da sich nicht vernünftig mit ihnen reden lassen. Wollte ich auch stoßen. Es ist natürlich Quatsch. Ich meine, die hat keine Allmacht, egal was sie persönlich denkt. Wenn sie hier einen Parteitagsbeschluss bekommt, sowas wie Banken in die Schranken, kann sie dagegen gar nichts machen. Und von daher ist es völlig egal, welche Galionsfiguren sich da irgendwo hinsetzen. Entscheidend ist, ob wir auf Parteitagen Anträge durchkriegen. Und solange das so ist, sehe ich kein Problem. Okay. Ja, Paul, noch kurz. Ja, also ich finde ja, jetzt kamen ja mal ein paar konstruktive Worte dabei rum, ne? Piratas, Matthias und so weiter, genau. Es heißt jetzt im Prinzip hier unsere Plattform stärken, ne? Und dann eben auch in der Öffentlichkeit ja auch zu arbeiten, als auch intern und so weiter. Und ich denke, irgendwo wird sich Qualität da durchsetzen und auch diese Problematik, die eben halt die Geldordnung und Finanzpolitik beschreibt, die wird sich auch irgendwo mehr in den Mittelpunkt hereindringen und wir werden irgendwann dann mehr Erfolg haben. Und da heißt es natürlich jetzt cool bleiben und nicht in Panik verfallen. Aber unsere Form, eben Eubicon, super wichtig, dass die stattfindet, da eben eine Plattform schaffen, um nach außen hin zu wirken und da auch zu sagen, wir können etwas organisieren, wir können das hinbekommen. Das muss laufen. Alles klar. Dann, ich möchte mal Rudi fragen, der ja in der AG immer kritisiert, dass die zu wenig Position bezogen hat und zu wenig, also du weißt schon, Rudi, deine oder diese Positionen hier vertritt und so weiter, die notwendig wären. Du glaubst, dass wir das als AG dann in der Partei schaffen werden, wenn es nach deiner Auffassung schon hier nicht passiert? Ich habe jetzt verstehe jetzt den Zusammenhang nicht. Naja, dass die AG wirklich auf dem guten Weg ist, dass sie in der Partei den Einfluss haben wird, dass wir die politische Richtung in dieser Partei wesentlich mitgestalten werden. Nö, das glaube ich nicht. Das teile ich absolut, diese Meinung. Wir sind ein Appendix, der so lange geduldet wird, solange er in den Machtkämpfen keine Rolle spielt und sich da nicht einmischt. Und sobald er das tut, kriegt er einen auf den Deckel. Da muss man sich eben durchsetzen, ganz einfach. Okay, bevor das hier jetzt ganz off-topic wird, würde ich dann mal den nächsten Punkt in Angriff nehmen und das wäre die Moment, also wir lehnen mehrheitlich eine Stellungnahme ab, man muss ja schon ein Ergebnis wenigstens noch präsentieren, Thomas, von dem Top und nicht einfach, wenn der Letzte gesprochen hat oder es off-topic wird, zum nächsten Top gehen. Na gut, dann schreibt Cosmic noch ein schönes Fazit ins Pad. Ja, vielleicht sage ich auch noch kurz was dazu. Ich bin auch der Meinung, dass im Prinzip, also ich bin auch selber nicht nur AG-Mitglied, sondern auch Pirat und finde es auch schon wichtig, was da alles passiert, aber eben, naja, da unsere AG sowieso eher irgendwie eine Randgruppe ist, haben wir eben auch nicht die Macht, da irgendwie groß was zu reißen. Und deswegen glaube ich, ist es klüger, sich da rauszuhalten. Randgruppe bei WP004 kann es ja nicht sein. Das kann es doch nicht wahr sein. Wir haben doch mit WP004 mitbestimmt und auch viele Initiativen gemeinsames Wahlprogramm. Das ist Unsinn. Das ist auch eine Falschdarstellung. Sorry, wenn ich das so sage. Ich glaube auch, wir müssen da vielleicht ein bisschen die Relation. Ich glaube, es gibt keine AG, die aktuell, wie jetzt aktuell hier, 34 Leute in ihrer AG-Sitzung kriegt. Es gibt keine AG bei den Piraten, die so viele Mitglieder im Wiki haben, auch wenn da viele wahrscheinlich Leichen sind. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also von daher, ich würde das jetzt mal abwarten. Einfach lasst, also diese Depression, die hier ausgebrochen ist, aus diesem Richtungskreis. Das ist Realismus raus, und keine Depression. Lass mich doch mal ausreden. Die würde ich jetzt einfach mal hinten anstellen. Lass uns einfach weiterarbeiten. Lass uns Anträge schreiben. Wir haben die Aufgabe jetzt auch für die Bundeswebseite Artikel zu schreiben. All das steht an. Warum sollen wir das nicht machen? Vor einem Jahr konnten wir noch keine Bundeswebseite mit unseren Artikeln kapern, in Anführungszeichen. Also ich sehe nur Fortschritte. Man muss nur die Perspektive haben. Welche? Ich stimme Piratus voll zu. Man braucht sich nicht kleiner reden, als man ist. Ich glaube, der ist jetzt zu sagen, ja, wir hätten überhaupt keinen Einfluss oder die Partei, wir sind ein Anhängsel oder so. Ich glaube, das ist deutlich untertrieben. Sehr richtig, wunderbar. Also wenn ihr das erste Mal mir zeigen könnt, dass der 004 irgendwo im Europaparlament Wahlkampf eine Rolle spielt, dann bin ich wieder bei euch. Aber ich sehe das nicht. Punky? Aber der hat doch in der Piratenpartei Paul. Selber eine Rolle gespielt. Paul. Sorry. Ja, also den Punkt von Piratus auch nochmal aufzugreifen. Also ich denke, das nächste Erfolgserlebnis wird dann wieder wird dann wieder die Stimmung heben. Also wir sind sehr stark auch in solchen Zyklen drinne von Depression und Euphorie. Ja, so dieses Fonzi-Ponzi-Schema. Wir sind die großen Sieger und alle glauben dran und im nächsten Moment platzt die Blase. Natürlich, was auch Twitter und so weiter zu hören ist. Zu dem Richtungsstreit, das haben alle anderen Parteien auch gemacht, ja. Bei den Linken gibt's einen massiven Flügelkampf, der irgendwie aber unterirdisch geführt wird. Bei den Grünen, das ist bekannt, bei der SPD, die hatten diese riesen Austrittswelle mit der Agenda 2010. Es gibt in jeder Partei immer die riesen Flügelkämpfe. Bloß bei uns sind sie eben jetzt für uns so offensichtlich, deswegen man soll das auch nicht übertreiben. Ich habe in Zeile 93 mein Meinungsbild, weil ich habe jetzt noch nicht erkennen können, dass wir sagen, keine Stellungnahme. Was mich insbesondere interessiert, ich glaube, wir sollten gerade nicht in die Flügelkämpfe eintreten, sondern wir sollten sagen, wir sind eine Partei, die vielfältig Meinungen erträgt und duldet und auch für richtig hält. Okay, dann mache ich kurz dieses Meinungsbild. Das ist in Zeile 94 bis 96, ob wir eine Stellungnahme abgeben wollen, ob wir lieber keine Stellungnahme abgeben wollen oder ob wir uns für Vielfalt einsetzen wollen. Wertedebatte ja, Richtungsstreit nein. 94 bis 96, ein paar Minuten Zeit und so lange ist Stimmbürger da dran. Jeder darf sagen, was er will. Sozusagen, solange die Freiheit von jemand anderen nicht eingrenzt. Und wenn der eine oder andere eine rote rose Brille drauf haben möchte, gerne, die Realität ist was anderes. Und schwarz wäre, wenn der Rechenschaftsbericht von 2012 nicht anerkannt worden wäre, dann wären richtige Probleme da. Aber solange ist es die Realität und wie gesagt, jeder darf seine rosa-rote Brille nach dem jeweiligen Blickwinkel gerne aufhaben, habe ich nichts. Also habe ich kein Problem. Ich bin für Meinungsfreiheit. Danke. Was meinst du mit dem Chatbeitrag, Rudi? Ich meine, dass eine Stellungnahme der AG erstmal die beiden Parteien, die da wild miteinander diskutieren, überhaupt nicht tangieren wird. Wenn tatsächlich der ein oder andere aufmerksam wird auf eine Stellungnahme der AG, dann könnte es passieren, dass mal wieder darüber gesprochen wird, über den Zins und den ganzen Scheiß. Okay, dann würde ich mal das Ergebnis des Meinungsbildes bekannt geben. Wir haben 5-mal keine Stellungnahme und 7-mal sich für Vielfalt einsetzen und keine Stimme für Stellungnahme. Ist natürlich jetzt die Frage, was das genau heißt. Vielleicht kann ich das sagen, weil ich es praktisch reingestellt habe. Sich für Vielfalt einsetzen bedeutet für mich, dass wir deeskalierend wirken hinsichtlich egal jeder Richtung, sondern dass wir dafür einsetzen, dass wir sagen, wir wollen wohlwollend miteinander umgehen. Wohlwollend bedeutet, dass wir uns nicht gleich fertig machen, wenn mal jemand, ich sag's mal, Mist gebaut hat. Ich denke, die Anne Helm hat... Ich denke, nachdem sie es gesehen hat, hat sie das sofort erkannt oder nachdem sie es gemacht hat, hat sie sofort erkannt, dass das jetzt wohl nicht das Richtige war. Aber da muss man sie jetzt nicht gleich so runterbügeln. Und ich glaube, das Ganze hätte sich auch nicht so entwickelt, hätte man ihr nur gesagt, deine Botschaft war verdammt missverständlich. Und aufgrund dieser Missverständlichkeit glaube ich, dass sie mehr geschadet hat, als dass sie gut gemacht hat. Und dann wäre das auch, hätte sich gar nicht so entwickelt. Oder beispielsweise könnte man einen wunderbaren Anlass, es kam ja eine Note vom russischen Botschafter gegen dieses Werfen der Fackel gegen das Botschaftsgebäude. Sollte man von den Piraten aus meines Erachtens praktisch einen Brief an den Botschafter schicken, wo man ganz klar sagt, da sind wir dagegen, aber lass uns das zum Anlass nehmen, weil ich denke, der russische Staat, was der an Gewalt von sich gibt und auch macht, ist dagegen absoluter Dreck, ist absolut egal. Und wenn man dazu kommt, zu sagen, wir sind gegen Gewalt, aber lass uns dann die Gewalt in allen Bereichen diskutieren und nicht nur, wenn jemand eine Fackel gegen ein gut geschütztes Gebäude, was er mich gar nichts anhaben kann, macht. Kratos? Ja, dazu kann ich sagen, dass es das schon gibt. Es wird diese Stellungnahme geben. Erst bis jetzt war es so, dass der WUFO dafür eigentlich zuständig gewesen wäre. Es versackt da aber anscheinend ein bisschen. Aber die Piraten und Ali haben da sich jetzt schon an die Front gestellt und werden das auch ohne den WUFO machen und sich auch bei der russischen Botschaft entschuldigen für diese Aktion. Auch wenn sie da als Piraten gar nichts mit zu tun haben, eigentlich wollen sie das trotzdem tun, weil das auch die Arbeit der Piraten wirklich sehr stark manipuliert hat, diese Aktion. Und die wollen da die Wogen glätten. Und also von daher, Arne, musst du dir keine Sorgen machen. Es wird da schon etwas geben. Das wird gerade ausgearbeitet. Okay. Ja, Arne, meine Frage war auch, okay, vielleicht mache ich erst. Die Cosmic hat eine Zusatzfrage reingeschrieben, also nochmal ein Meinungsbild, so wie ich das interpretiere, ob ein Sonderbundesparteitag etwas nützen kann. Das sind Zeile 104, 105, ja, nein. Die Frage an Arne nochmal, also mir ging es halt darum, was das jetzt so konkret heißt für Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen könnten. Wollen wir jetzt eine Schrift verfassen, in der wir uns für Vielfalt einsetzen, oder wollen wir einfach das in unserem alltäglichen Umgang mit anderen Piraten und so weiter leben? Man könnte meines Erachtens beides machen, wobei das beides machen bedeutet dann immer, wer ist dafür bereit, die Zeit dazu zu investieren. Zum einen denke ich, indem wir es diskutieren, wollen wir Richtungsstreit oder wollen wir auch Wertedebatte und Vielfalt, dass wir diese Position in den Diskussionen auch immer wieder vorbringen, damit die Kampfhähne merken, es gibt nicht ein Entweder-Oder, sondern es gibt ein Sowohl-als-auch und nicht nur ein Sowohl-als-auch, sondern es gibt dann noch viel mehr Positionen. Und das, denke ich, das wäre auf der individuellen Ebene gut. Und wenn irgendjemand sich bereit erklären würde, zu sagen, okay, die AG-Geldordnung, da tut sich sicherlich auch die AG-Wirtschaft anschließen, da würde ich dafür plädieren, machen eine Stellungnahme zu der ganzen Auseinandersetzung, wobei man sich dafür einsetzt. Man sagt, hört mal, ihr predigt Politik 2.0, aber ihr seid gerade in einer 1.0-Schleife. Okay, ja, das klingt ganz gut. Wenn du Lust hast, Arne, darfst du das gerne machen. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bunki hatte, glaube ich, noch eine Wortmeldung. Ja, zu diesem außerordentlichen Bundesparteitag. Ich habe da ja auch geschrieben, ja zum Bundesparteitag, aber nur, wenn er in Berlin stattfindet. Also wer die Ironie findet, der darf sie behalten. Es ist natürlich die Ironie unserer Partei, dass wir einfach nicht die Strukturen der Politik 2.0 haben, sondern irgendein Provisorium, diesen Bundesparteitag haben, der, wenn er in Bremen stattfindet, irgendwie Süddeutsche diskriminiert teilzunehmen und wenn er und so weiter. Also und solange wir dieses Gremium nicht haben, wird immer die andere Seite Angst haben, dass irgendjemand dann eine Seilschaft bildet und irgendjemand dann irgendwelche Leute mitschleppt und sagt, ich bringe mir jetzt meine Gruppe mit und schaffe mir und generiere mir meine Mehrheiten. Stimmbürger? Kann das voll anschließen an Bunky. Ich kann mich noch gut erinnern, auch Mumble, ähnliche Runde, vielleicht sogar auch hier in diesem Raum. Das war der Bundesparteitag in Bochum, wo dann die Flagge hing. Da hat man gesagt, ja, das klärt sich, das läuft alles. Also wie von alleine, da braucht man, also das verläuft sich im Sande, und genau das Gegenteil ist eingetroffen, und diese Strukturen sind einfach nicht da. Wenn jemand einen Hut aufhaben will, wie egal wo, und er hat einen Hut, dann kann er twittern, dann twittert er irgendwas, wo sich jetzt zum Beispiel Paggy heute aufregt, dass es überhaupt sowas getwittert wird über SMV, da wird einfach Macht und Einfluss ausgeübt, ohne diese Beteiligungsstruktur, die wir eigentlich haben wollen, dass wir beteiligen können. Und genau dieses zerrt an der Partei, weil die Struktur einfach fehlt, und jeder hat irgendwo die Haare schön und hat immer recht. Und also zu 110%, und der andere hat nicht recht. Und das ist das Problem. Die Einsicht fehlt. Okay. Nach diesen... Moment. Wir haben ja ein... Genau, das Meinungsbild zum Sonderbundesparteitag ist stark negativ ausgegangen. Es gab eine Stimme für Ja, dass ein Sonderbundesparteitag etwas nützt, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder sowas auf Nein. Okay, dann nach den kontroversen Meinungen finde ich jetzt kein gutes Schlussfazit, aber wir haben ja die Meinungsbilder. Dann würde ich jetzt mal zum nächsten Top übergehen. Moment. Oder, alles klar. Wir können die Zeile 110 auch zum Meinungsbild machen, ob wir hier diesen Satz unterschreiben können. Magst du das Meinungsbild beantragen? Ja, klar. Gut. Also es gibt ein Meinungsbild, Zeile 111 bis 113. Ob wir... Frage, noch eine Frage, eine Verständnisfrage. Könnte ich da vielleicht noch die ersten 20 Paragraphen des Grundgesetzes drunter schreiben und auch noch abstimmen lassen, bitte? Dann nimm die Zeile 113, Piratus, für dich. Das ist dann die Enthaltung. Okay. Es geht darum, ob wir die Aussage zustimmen. Wir sind in einer Partei, die politische Veränderungen durch demokratischen Diskurs herbeiführen will. Ja, nein oder Enthaltung. Damit es mit den Meinungsbildern jetzt nicht ausufert, würde ich währenddessen gleich weitermachen mit dem Top 3. Mailingliste, Projektgruppe, Finanzkrise. Was machen wir nach Franks Austritt? Eingestellt hat es Bas oder Matthias? Matthias. Oder? Okay. Ja, ich habe die Woche Gelegenheit gehabt, mit Frank zu sprechen nach seinem Austritt aus der Piratenpartei. Positive Botschaft zuerst: Er wird uns in der AG Geldordnung erhalten bleiben. Das wird er 2 Wochen Skifahren. Anfang März hat er mir gesagt, den Kopf frei bekommen. Und ja, insofern dürfen wir uns wenigstens freuen, dass Frank uns erhalten bleibt. Schade, dass Exile jetzt gerade oben ist, den wird es bestimmt auch freuen, und die Hetty sicherlich auch, aber die anderen natürlich auch. Er hat jedoch eine Mailingliste, die möchte er nicht weiterführen im Augenblick, und das hat er ja auch schon über die Liste bekannt gegeben. Da braucht man eine Nachfolgeregelung. Ich habe keine Datenschutzerklärung und ich glaube, Viratus hat auch keine. Und das darf nur jemand führen, der das gemacht hat. Also wir brauchen da eine Lösung. Natürlich können wir grundsätzlich erstmal die Frage stellen, brauchen wir noch die PG-Finanzkrise? Wischer hat mir gesagt, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Da könnte man natürlich auch nochmal eine Debatte jetzt führen, ob wir die weiterführen wollen oder nicht, bevor wir dann die Entscheidung treffen, wer sie weiterführt. Auf jeden Fall behalten, würde ich sagen. Wer glaubt, dass die Krise vorbei ist und diese Mailingliste nicht mehr nötig wäre, irrt. Ja, also, dass die Krise vorbei ist, ist glaube ich auch nicht. Die Frage ist, ob die PG-Finanzkrise überhaupt so weit weg ist von dem, was wir in der AG generell machen, weil wir ja auch viel die aktuelle Krise diskutieren. Deswegen wäre es vielleicht schon zu überlegen, dass man die wieder einstellt. Wischer? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, es ist ja nicht so, dass wir uns hier nicht mit der Krise beschäftigen würden. Die Frage ist, die Mail ist, ich meine, das ist halt nur Schrott, nur Datenmüllsätze, ne, das ist halt da, uns tötet das nicht. Wenn man irgendwie eine besondere Aktion machen wollte und sie dafür reaktivieren möchte, okay, bitteschön. Ich sehe das zurzeit nicht, aber also ob sie jetzt existiert oder nicht existiert, stört, glaube ich, keinen. Stimmbürger? Die überhaupt aktiv? Entschuldigung, ist da überhaupt, kommt da was über diese Mailinglist? Oder ist es eigentlich ruhend? Also es sind, ich habe es gerade mal nachgezählt, es sind 41 Mails im Februar drüber gelaufen. Also so inaktiv erscheint mir das nicht. Stimmbürger? Vielleicht, weil ich beide Mails habe, vielleicht habe ich es nicht auseinandergezogen. Also die Mailingliste kann man sehr gut behalten. Und ab und zu als, wie soll ich sagen, als Infokanal ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Diskutiert wird ja nicht auf Twitter, sondern auf den Mailinglisten. Und dann hätte ich noch eine andere Frage gehabt. Was ist denn eigentlich mit Frank los? Hat mit dem noch jemand gesprochen gestern oder so? Oder bevor er ausgetreten ist? Oder nachdem er ausgetreten ist? Also ich habe jetzt da kein Feedback. Piratus? Ja, ich möchte zwei Sachen sagen. Zum einen, also diese PG-Finanzkrise ist ja aus dem ESM-Thema entstanden und das war ein Zusammenschluss aus mehreren AGs. Ich gehe mal davon aus, dass auch noch einige von der AG Wirtschaft und AG Europa diese Mailingliste auch noch lesen. Und von daher wäre es schade, wenn wir diese Synergieverknüpfung abschaffen würden. Und das Zweite ist, ich ehrlich gesagt, weil das hier auch eine Aufzeichnung ist, würde ich jetzt ungern über Franks Motivation und so reden, ohne dass er selbst dabei ist. Ich glaube, das sollten wir lassen, einfach auch um ja, seine informationelle Selbstbestimmung zu erhalten. Ja, da würde ich dir zustimmen. Er hat ja auch auf der Europa-Mailingliste, glaube ich, hat er ein bisschen geschrieben, seine Motivation, und er hat auch einen Blog. Und ansonsten am besten selber fragen. Wischer dann? Also, dass die Finanzkrise jetzt so eine tolle Zusammenwürfelung von AG Europa und AG Wirtschaft und unserer AG wäre, naja, also AG Wirtschaft gibt's quasi nicht mehr und AG Europa sind noch drei Hanseln, die daran nie teilnehmen. Also insofern ist dieses Label auch nur noch ein Label, da zu behaupten, das wäre irgendwie ein Zusammenschluss. Das würde ich nicht als wichtiges Argument zum Erhalt der Mailingliste heranziehen. Matthias? Ja, ich konnte mich eben auch gewisser Lachreize nicht fast zurückhalten. Zu dem Thema Frank, ja, nicht hier, er ist nicht da heute, vertagen wir. Es geht nur darum, dass letzte Woche bei der Nachbesprechung, oder ich weiß nicht mehr was, von Piratos Behauptungen aufgestellt worden sind, die bei einem Gespräch von mir mit Frank widerlegt wurden. Das sollte, wenn Frank da ist, dann auf jeden Fall publik gemacht werden. Aber heute, er ist nicht da, sollten wir das nicht machen. Rudi? Pirat, was hast du gezählt? Wie viele Mails sind auf der Mailingliste von der Projektgruppe gewesen? 41, jetzt im Februar. Okay, ich habe 22 und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Arno lösche, wenn die Mails reinkommen. Das heißt, das ist also die Hälfte von Arno. Dann sind 5, um der über den Bomber geht. 2, dass die Mailingliste eventuell gelöscht wird oder nee, dann doch nicht. Und dann Informationsmails vom Stimmbürger. Sonst passiert ja eigentlich nicht so viel. Ja, Frank hat meistens einen Input geliefert und dann kam etwas von Arno. Meistens. Das war auch meine Wahrnehmung, Rudi. Also ich will damit sagen, ich halte sie für unsinnig. Aber ich bin dabei, Wischer, falls wir sie reaktivieren müssen und wie gesagt, wieder thematisch da mehr kommt. ESM-Urteil kommt ja demnächst, Bundesverfassungsgericht im März, Krise kann jederzeit wieder auflodern. Ich würde sie nicht löschen, es muss irgendjemand sie so lange verwalten und so lange lassen wir sie in einem Ruhemodus oder so. Also ich bin, glaube ich, auch für Löschen, weil es ging darum, eine Mailingliste zu haben, die gemeinsam mit der AG Europa ist und da findet eigentlich keine Zusammenarbeit statt im Moment. Entschuldigung, das stimmt vollkommen, Hetti, aber eine neue Anlegen dauert ellenlang. Und das müsst ihr berücksichtigen. Wenn wir sie jetzt in ruhig stellen und so weiter, haben wir aber eine, die wir bei Bedarf reaktivieren können. Und das scheint mir sinnvoll einfach zu sein. Genau, den Punkt wollte ich auch sagen. Und wenn man jetzt eine Mailingliste hat, die relativ ruhig ist und man das nicht lesen will, die muss man in dem Moment nicht abonniert haben. Die kann man ja dann wieder abonnieren, wenn man sie braucht. Aber ich glaube, Frank hat knapp 6-8 Wochen locker gebraucht, um diese Mailingliste überhaupt zu bekommen. Und die kostet die AG ja kein Geld. Oder kostet die Geld? Ich glaube nicht, dass die AG irgendwie einen Finanztopf hat. Wie, ihr zahlt nicht? Ich zahle jede Woche. An wen zahlst du denn? An mich. Ja, Wischer, erklär das mal auf. Also nee. Ich spreche nochmal mit Frank, wenn wir so ruhig stellen und so weiter, wir keinen anderen brauchen und er keine Arbeit damit hat. Also vielleicht kriege ich da eine Lösung hin bis zum nächsten Mal, dass wir das so regeln können. Falls wir jetzt keinen haben, der diese Sache machen, also übernehmen kann oder möchte. Okay, ja. Ja, also auf jeden Fall jetzt mal nichts überstürzen. Wer weiß, wie es nächste Woche ausschaut, ob es die Partei da noch gibt. Keine Scherz. Karneval. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Top 4. Vision der Piratenpartei im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Ein Punkt von AMT. Bitteschön. Ja, an dieser Stelle einfach nochmal ein Aufruf. Es waren immer mal wieder verschiedene Leute, die mitgewirkt haben, das in Anlehnung an Robert Stein-Holzheims Projekt einfach zu formulieren. Was stellen wir uns denn als Zielkoordinaten im Bereich Wirtschaft, Finanzen und Geldpolitik vor? Welche Rahmenbedingungen möchten wir haben für die Entwicklung von Individuen, für die Entwicklung von Staatsfinanzen, für die Entwicklung von Unternehmen? Und wie soll das Ganze so stattfinden, dass die Wirtschaft tatsächlich dem Menschen dient und nicht irgendwie versucht wird, dass der Mensch ein Wirtschaftssystem hineingezwängt wird und dem angepasst wird. Und das Ganze möglichst auch ohne den Menschen neu zu erfinden und einfach von den Gegebenheiten auszugeben, die wir einfach bereits haben. Einfach eine realistische Diskussion darüber, welches Umfeld wir uns in diesen entscheidenden Bereichen für das menschliche Leben doch in Zukunft wünschen. Und das möglichst auch so fundiert, dass das tatsächlich, dass daraus brauchbare Erkenntnisse und Konzepte abzuleiten sind. Und deswegen wäre quasi mein Aufruf an alle, die sich allgemein für dieses Thema interessieren, dass wir uns beim nächsten Arbeitstreffen mal treffen, um an dem Konzept weiterzuarbeiten. Und da wüsste ich jetzt ganz gerne von den Anwesenden, wer Interesse hätte, grundsätzlich daran mitzuarbeiten und wann wir den nächsten Termin ansetzen sollen, in welchem Zeitrahmen. Ich wäre auf jeden Fall gerne dabei und für mich wäre der Sonntag spätabends gar nicht so schlecht, wobei dieser Sonntag nicht geht. Aber der die Woche drauf. Jo, weitere? Der Robert hat auf der Think-Twice-Konferenz im vergangenen Wochenende auch seine Ideen präsentiert. Es war einer der besten Veranstaltungen insgesamt. Das wurde auch von anderen so gesehen, nicht nur von mir. Du meinst, ich soll ihn direkt auch nochmal fragen? Ja, direkt fragen und dass auch das, was er da präsentiert hat, dass er da die Slides rausrückt. Ich gucke gerade mal, ob er es jetzt schon gemacht hat, weil er war einer der wenigen, die ihre Präsentation nicht auf nicht eingestellt hatten. Ich rechne, dass du den Robert Arnold meinst? Ich meine den Robert Stein-Holzheim. Ach! Ich meine den Robert Stein-Holzheim und ich sehe gerade, er hat seine Slides nicht drin gehabt, aber er hat eine richtig gute Debatte zustande gekommen zu diesem Thema, was gerade angesprochen wird. Zum Thema Wirtschaft, ist das verfügbar? Ist das als Mitschnitt vorhanden? Ich kann mal das abstrakt, beziehungsweise er hat leider seine Slides immer noch nicht drin. Ich werde mal drauf ansprechen. Ob der Stream abrufbar ist, das kann ich jetzt so nicht sagen, aber einfach auf die Seite von Think Twice gehen und da kann man dann das sehen. Ich poste gerade mal den Kopfaugenblick. Aber Michael, wenn du direkten Kontakt mit ihm aufnimmst und so weiter, dann ist er da ganz offen mit dir, seine Dinge zu teilen. Also ich kann dir den direkten Kontakt zu ihm herstellen. Ja, ich folge ihm auf Twitter und sonst auch bei Facebook. Also ich habe genügend Möglichkeiten, ihn zu kontaktieren. Ich wusste bloß von ihm nicht, dass es sich bereits Gedanken gemacht hat im Bereich von dem von Wirtschaft und Finanzen. Da gab es ein paar ganz allgemeine Anklänge innerhalb seiner allgemeinen Vision. Aber konkret zu in die Tiefe, in die ich auch reingehen möchte mit der Geschichte, da habe ich noch nichts gefunden. Und deswegen habe ich es quasi so zu meiner Idee gemacht, dafür zu sorgen, dass quasi genau dieser Teilbereich der Vision, für den wir zuständig sind, dass der mit beackert wird und dass dort alle Leute integriert werden, auch hier, die sich mit den Thematiken schon entsprechend auch beschäftigt haben. Und deswegen wäre es toll, wenn einfach ein paar mehr Leute noch mitarbeiten würden, dass das tatsächlich eine runde Geschichte wird. Denn momentan, wir hatten immer so Sitzungen zwischen 2 und 6 Leute. Und richtig geil war es, sobald 3 Leute da waren. 3 bis 8 Leute ist die optimale Gruppenstärke, um da wirklich was zu bewegen. Deswegen wäre es super, wenn einfach ein paar mehr Leute mitmachen würden. Nur zur Klarstellung. Der Ansatz von ihm ist ja allgemein. Aber dadurch, dass ich auch in der Gruppe mit war und mit diskutiert haben, kamen diese wirtschaftlichen und geldpolitischen Aspekte, kamen dann auch zum Zug ein bisschen. Hättest du Interesse? Sorry? War jetzt keiner mehr? Entschuldige, Patzi, weil ich habe dich unterbrochen. Und ich wollte noch, Ende der Woche kommt der Vortrag auf seine Webseite. Der Streamer hat doch ein bisschen damit zu tun, aufgrund der Fülle der Größe des Streams. Aber Ende der Woche kommt er auf die Webseite vom Robert und dann kann man sich den ansehen. Du warst doch auch dabei. Ja, ja, klar. Der war ja. Teilst du meine Auffassung, dass das eine gute Veranstaltung war? Das war die einzige nebenbei bemerkt, wo wir dann gesagt haben, wir tun die Mittagspause dazu benutzen, um noch mal ein bisschen weiter zu diskutieren. Wir haben einfach weiter diskutiert. Die war so gut, dass wir aus einer Session die verdoppelt haben, die Zeit. Und das war sowas von produktiv, obwohl es in Englisch war, also oder es war in Englisch, aber keiner der Zuhörenden wollte gehen. Und ja, also man muss es ansehen. Also es hat sehr, sehr viel Content gebracht und sehr, sehr gute Einblicke in jeglicher Hinsicht. Also das Modell, was er vorgestellt hat, ist ein sehr mächtiges Modell. Und die Einwände, und den Einsatz, den du dann gebracht hast mit der Wirtschaft, das hat das sehr gut ergänzt. Also ja, es ist ein super, ein wahnsinnig guter Vortrag gewesen, auf jeden Fall. Ich war froh, dass ich hingegangen bin. Okay, AMT, möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder können wir dann weitermachen? Verlinkt ihr das über die Mailingliste? Ich hätte noch eine Bitte. Kann jemand den Link zu diesem Vortrag, also zu dem Homepage, über die Mailingliste durchjagen? 137, auf Zeile 137 habe ich den Link zu Think Twice und da kann man sich dann durchhandeln. Tut mir leid, ich kann es nicht abrufen in meinem System. Also Arne, es wäre gut, wäre sehr dankbar, wenn du es über die Mailingliste durchjagst. Ja, sobald die das hochgeladen haben, schicke ich dir den Link, Schule. Und auf die Frage von Thomas hin, ja, was mir persönlich wichtig wäre, ist einfach über ein paar wichtige Konnektoren einzuladen, einfach um ein paar mehr Leute anzusprechen, weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich Sitzungen ab 3 Personen machen, weil dann wirklich was vorwärts geht. Ich schicke es auch nochmal über die Mailingliste drüber und lade nochmal separat dazu ein, also so wie es aussieht, jetzt in 2 Wochen am Sonntag und würde mich wirklich freuen, wenn wir da ein bisschen mehr ein bisschen mehr Partizipation hinkriegen würden. Okay, also herzliche Einladung zur Mitarbeit zur Vision der Piraten im Bereich Wirtschaft. Und dann geht's weiter mit Tagesordnungspunkt 5, der nennt sich Gemeinsames Grundwissen der AG und ist, glaube ich, von Pavel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich habe so einen Text dazu geschrieben, wenn ihr das durchliest. Das ist ein bisschen viel jetzt auf die Schnelle, ne? Lies doch mal durch, Thomas, vor, Thomas. Naja, ich lese kurz vor, was im Pad steht. Gemeinsames Grundwissen der AG. Diese Grundbegriffe sind wie die Hauptvokabel und Grammatik einer Sprache. Wenn wir sie nicht beherrschen, können wir nicht miteinander kommunizieren. Wenn wir sie ungleich beherrschen, können wir uns schwieriger oder ungenügend verständigen. Es können Missverständnisse aufkommen, die zum Streit, Beleidigungen oder zum Austritt führen. Deshalb sollen wir uns an einer gemeinsamen Sprache einigen und sie immer weiter ausbauen. Das ist ein Link zu einer Wiki-Seite, in dem ein paar Sachen erklärt sind. Okay, ja, Pavel, also der Wiki-Artikel, der ist schon ein bisschen lang. Was willst du damit uns sagen oder erreichen? Oder jetzt, was sollen wir jetzt tun? Wir sollen eigentlich eine Grundlage haben, dass wir bestimmte Begriffe gleich verstehen. Ich habe schon gemerkt, dann wenn sich manche von uns unterhalten, die meinen das Gleiche, die artikulieren und drücken sich falsch aus und dann verstehen sie sich nicht. Es ist zum Beispiel, was ich habe da so aufgegriffen, was Kredit und Tilgung ist. Basisstandpunkt 1.1. Und wenn wir uns alle daran einigen, dann können wir mit der gleichen Sprache sprechen. Da kommt bis zu Import, Export und alle anderen Begriffe. Pavel, aber das ist ja genau die Schwierigkeit, die man hat. Ich habe gerade mal hier einen Satz gelesen, eine Verminderung der Kreditmenge bewirkt einen Rückgang der Zahlungsmittel. Dies führt zu einem Schrumpfen der Wirtschaft. Der erste Satz würde ich unterschreiben. Der zweite Satz oder zweite Halbsatz, da würdest du nicht meine Unterschrift so pauschal kriegen. Ich glaube, das ist ja genau die Schwierigkeit, dass die ganzen Begriffe gar nicht so klar sind und dass es ihm letztendlich oft auch um den Streit, um die Bedeutung der Begriffe geht. Und das ist jetzt mein Punkt. Wir sind jetzt bei diesem Streitpunkt. Wenn wir uns nicht einigen an diesen Begriffen, dann werden wir uns nächstes Jahr weiter diskutieren, kommen wir so nicht weiter. Ja, ich finde den Ansatz auch nicht schlecht. Arne hat schon recht, ist in diesem einen Punkt, dass das einfach nicht, also das ist schon eine Aussage und nicht nur eine Begriffsdefinition. Aber Wischer hat auch eine Wortmeldung. Ja, auf das wollte ich hinaus. Also eine Begriffsdefinition wäre ich dabei. Hier stehen immer so Aussagen, die sozusagen unser System beschreiben sollen. Ich habe jetzt schon mehrere gelesen, die ich so nicht für richtig halte. Pavel, nur noch ein Beispiel. Sparen. Wenn die Gehälter nicht vollständig ausgegeben werden, wird dies Sparen genannt. Durch das Sparen werden auch die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel reduziert. Alles Geld ist immer gespart, weil Geld entsteht durch Kreditvergabe und durch Tilgung verschwindet es. Und in der Zwischenzeit hat es immer jemanden. Der entscheidende Punkt ist, dass die Leistungsbilanz unterschiedlicher Individuen und auch Firmen unterschiedlich ist. Und das ist das Problem und die Ungleichverteilung des Vermögens. Verstehst du, allein bei solchen einzelnen scheinbar klaren Sätzen würden wir wirklich in die wichtigen Debatten schon kommen. Ich hätte da vielleicht einen guten Vorschlag. Also ich sehe auch das Problem, dass hier Begriffe nicht wirklich erklärt werden, sondern interpretiert werden. Und das wahrscheinlich nicht auf den großen Konsens treffen würde. Wie wäre denn die Idee, dass man diese Begrifflichkeiten, die wir eigentlich erklären wollen, bei Wikipedia nachschlagen und uns mit diesen Artikeln auseinandersetzen und sehen, wo wir da Differenzen sehen? Also zum Beispiel Zahlungsmittel. Gibt es einen Riesenartikel bei Wikipedia, den könnte man da verlinken und dann sagen, okay, aber das und das wird dort nicht berücksichtigt, wenn wir da wirklich Kritik haben. Ansonsten würden wir uns Arbeit machen, die schon gemacht ist. Ja, wenn die Arbeit schon gemacht ist, dann ist das so. Aber wenn wir in Wikipedia reingehen ins Internet, da bleiben wir noch jahrelang dabei kleben. Ich kenne unsere AG. Wir kommen so nicht weiter. Ja, das können wir auf einer Wiki-Seite machen. Also das heißt, wir könnten sagen, okay, das ist eine Wiki-Seite, die Begrifflichkeiten erklärt. Und dann nehmen wir den Begriff Zahlungsmittel. Und dann nehmen wir uns den Wiki-Artikel, verlinken den dort, also den Wikipedia-Artikel. Und wenn wir da eine Kritik sehen an dem Artikel oder eine Differenz der Meinung, die hier in der AG herrscht, können wir das als Erklärung noch dazu schreiben. Ich finde, das wäre eine runde Geschichte und würde auch nicht das Problem schaffen, dass wir jetzt sozusagen Interpretationen selber liefern, die wir dann hier noch zum Konsens machen müssten. Und wie machen wir das dann konkret? Ja, wie gesagt, ein Begriff Zahlungsmittel unter Z wie Zahlungsmittel und dann tun wir den Wikipedia-Artikel dort verlinken. Und sollte jemand in der AG an diesem Artikel ein Problem sehen oder eine Ungenauigkeit, dann wird das darunter geschrieben. Und so kann jemand, der dann in unserer Enzyklopädie blättert, sehen, wo wir die Welt anders sehen als zum Beispiel Wikipedia. Und über die Mailingsliste? Ja, wie auch immer, das könnte man, man könnte zum Beispiel als Standardpunkt in einer Sitzung einen Begriff sich schnappen und darüber diskutieren. Oder halt über die Mailingliste. Das kann man dann überlegen, wie man es macht. Die Idee wäre erstmal, ob man das will oder die Frage. Ich hätte dazu einen konkreten Vorschlag, wie man das vielleicht, wie man das vielleicht in eine gute Form bringen könnte. Und zwar von der Idee her, einen Wikipedia-Pickel zu nehmen und zu kritisieren, gute Idee. In der Abstimmungsidee könnte man das gleich auch damit verknüpfen, dass man systemisches Konsensieren mal ausprobiert, ob das zielführend ist. Könnte ich mir nämlich vorstellen, dass da brauchbare Ergebnisse bei rauskommen. Also das Verlinken von Wiki-Artikeln ist auch ein bisschen kritisch, weil die ja nicht statisch sind, die verändern sich ständig. Dann haben wir was vielleicht geprüft und dann steht da plötzlich was anderes inhaltlich. Also das mit einem Datum versehen, Stand so und so, finde ich auch nicht so perfekt. Da würde ich dann lieber rauskopieren und fixieren in unserem Wiki und sagen, dass es aus Wikipedia kopiert ist, Stand so und so. Was mit was sich ständig verändert, verlinken, ist schon sehr kritisch. Gerade in dem Bereich tut sich bei Wikipedia sehr viel. Zum Teil wöchentlich steht was anderes drin in manchen Bereichen. Das halte ich ja gerade für das Positive. Ich sehe deinen Punkt, man könnte aber dann doch sagen, wenn es zu einem bestimmten Artikel oder zu einem bestimmten Punkt innerhalb eines Artikels ein Dissens gibt, dann kann man ja quasi den Absatz, wie du es vorgeschlagen hast, kopieren, sozusagen der Stand von da und da, und dann praktisch die andere Meinung. Man kann ja sogar hergehen und versuchen, den Wikipedia-Artikel zu ändern. Jeder kann ja das machen. Also ich habe das aufgemacht, das ist riesig. Und wenn ich das so jetzt lese, dann werden wir noch mehrere Sätze feststellen mit anderen Begriffen. Da werden wir uns in einem Kreis drehen und der Kreis wird immer größer. Punki? Also ich finde den Vorschlag von Ante super, mal dieses Abstimmungssystem auszutesten. Ja, also ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, vielleicht kann man sich vorher mal hinsetzen, das muss natürlich gut vorbereitet werden, und dann einladen zu einer Extrasitzung, was weiß ich, am Sonntag oder am Donnerstag oder so, und dann mal sagen, ja, wir probieren das mal aus, so zum Testen. Und, ja, gute Idee. Wischer? Ja, das mit dem System stelle ich mir auf jeden Fall auch ganz lustig vor. Das mit Wikipedia halte ich für eine ziemlich sinnlose Geschichte. Das ändert sich dauernd und dann sollen die Leute jetzt da reingucken, ob sich da irgendwas geändert hat, und dann soll jetzt mal eine Meldung schreiben. Das hat überhaupt keinen Mehrwert. Das wird nur darauf hinauslaufen, dass wir Wikipedia verlinken in großer Vielzahl, und das war's. Also da sehe ich keinen Mehrwert drin. Ja, und was machen wir jetzt? Naja, wann würdest du denn, setz doch einfach mal einen Tag an, wo du sagst, da möchtest du einmal das Vorgehen diskutieren, und lade darüber über die Mailingliste ein. Dann schaue ich da auch kurz vorbei, dann verlinkst du das System, wie systemisches Konsensieren funktioniert, oder fragst mich kurz, und dann machen wir da einfach mal einen Testrun und schauen, wie das funktioniert. Na ja, gut, machen wir das, ja. Okay, dann ergreife ich mal wieder das Zepter. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Ein Tagesordnungspunkt. Blog der AG. Einstellen oder soll da noch was passieren? Der ist neu. Das war okay. Ich. Ja, vor mir stand da noch ein anderer. Der war von Wischer, glaube ich. Den hat er wieder rausgeschmissen. Aber nachdem ich gerade die Diskussion verfolgt habe, glaube ich, hat sich meine Frage schon erledigt. Das wird dann wohl über kurz oder lang eingestellt. Warte mal. Ja, gerne. Wer zuerst? Keins vor mir. Ich würde den Blog auf keinen Fall einstellen. Wenn man sich die Benutzerzugriffszahlen sieht, sieht man, dass da zwischen 500 und 1000 Leute jeden Tag drüber laufen. Das ist eine gute Sammlung von Artikeln, die den Leuten Mehrwert bieten. Auch wenn es jetzt nicht so ein aktueller Bezug und nicht jeden Tag ein neuer oder jede Woche da was Neues erscheint, scheint es doch da einen Traffic drauf zu geben. Es wäre sinnlos, das einzustellen. Es kostet auch wieder nichts. Oder zahlt hier jemand für die Domain? Ja, ich. Das könnte man ja hier zur Not umlegen, wenn das jetzt für dich eine Belastung würde. Passt schon. Wischer? Diese Woche, Rudi. und letzte Woche auch. Was soll ich sagen? Was denn? Na, du hast gefragt, welche Woche? Der letzte Artikel ist vor 2 Monaten geschrieben worden. Also Artikel, nicht irgendwie ein Hinweis auf irgendeine Veranstaltung oder so, sondern ein Artikel. Der letzte ist vor 2 Monaten geschrieben worden und der davor nochmal einen Monat davor. Ja, dass wir da mal wieder Artikel schreiben könnten, steht auch in Frage. Aber deswegen macht man ja den Blog nicht zu. Ach so, das ist ein Veranstaltungshinweis-Blog, das wusste ich nicht. Ja, das ist alles Mögliche. Bunky? Also ich bin in der Vorbereitung zwei Artikel in der Pipeline. Ich wollte einen Erklärbär zu dem Antrag, also zu der Mehrheitsmeinung, die dann hoffentlich nächste Woche abgestimmt wird, Lebensweg einer Staatsanleihe, also sozusagen sehr einfach geschrieben, der ist, da habe ich mit einer Freundin, die hat die Redaktion gemacht, dass den werde ich, wollte ich eigentlich heute hochladen, gucken, dass ihr das durchlest, würde ich die Tage veröffentlichen und dann habe ich einen Teil von dem Turner-Vortrag übersetzt, beziehungsweise das Wichtigste, da würde ich einen Zweiteiler draus machen. Das freut mich sehr. Stimmbürger? Der Blog ist generell wichtig, egal was draufsteht, aber ich frage mich jetzt, warum Wischer und Piratos den Artikel von der Piraten-Homepage jetzt nicht bei Gätzisch den Piraten draufpacken. Also der hat sich ja noch nicht abgelesen und weil Karneval ist, sind ja noch alle Buchstaben da. Ja, können wir machen. Wir wollten natürlich der Bundeswebseite den Vortritt lassen, weil das Google technische Gründe hat. Der hätte hier nicht zuerst erscheinen dürfen, aber den könnte man jederzeit hier hochfahren. Kein Problem. Ja, Google hat die Tage und das sind ja länger wie 3 Tage her. Das passt dann. Und die Reichweite von der Homepage ebenfalls. Also rauf mit dem Ding. Kann ich morgen draufpacken. Ich glaube, wir sind uns hier einig, dass das ich muss es fast Marotte von Rudi nennen, dass er jede zweite Sitzung hier dieses Thema wieder draufbringt. Das ist schließlich der Grund gewesen, warum er sich in die Position gebracht hat, wo er jetzt ist. Und ich glaube, der Rest steht hier ganz eindeutig hinter diesem Blog. Okay. Nächster Tagesordnungspunkt, Euvicon. Der aktuelle Stand ist wie folgt, hat jemand reingeschrieben, von dem stand das? Der Stand von mir und hätte gern Feedback, was läuft. Fühle ich mich angesprochen. Wir hatten jetzt gestern, eine Orga-Sitzung. Was uns jetzt noch fehlt, ist Fredo. Den haben wir versucht zu erreichen, damit er uns endgültig sagt, dass er das bestellt hat, den Raum. Es bleibt beim 10.11. Ich habe allerdings jetzt immer noch kein Feedback von ihm gehört. Das wäre jetzt allerdings langsam wichtig. Matthias, du hast doch sicherlich eine Telefonnummer von ihm. Kannst du ihn mal anrufen und fragen, ob er diese Räume jetzt reserviert hat und uns da mal ein offizielles Feedback geben, damit wir da weiter planen können. Ansonsten sind wir gerade dabei zu planen, wie die Slots aussehen sollen, wie die Abendveranstaltung aussehen soll. Es ist angedacht, dass der Bruno Kramm und der Ali dort DJ machen und abends auflegen. Und wir versuchen auch deutschsprachige Kabarettisten hinzukriegen. Ich habe da zwar nicht sehr viel Hoffnung, dass wir da viel Feedback kriegen, aber wir klappern insgesamt 30 ab. Das macht Exile und hoffen, dass wir da vielleicht den einen oder anderen bekannten Kabarettisten auf die Bühne kriegen. Idee ist, dass wir diesen Kabarettisten den Mund wässrig machen damit, dass die deutsche Politik ja irgendwie auch durch die Große Koalition kein echtes Sprachrohr mehr für Politik ist und dass diese Rolle mittlerweile die Kabarettisten übernehmen. Und da hoffen wir, dass der eine oder andere vielleicht zusagt und sich dann vielleicht mit auf ein Podium setzt und interessante Beiträge bringt. Ja, das ist der Stand der Dinge. Wir treffen uns nächsten Dienstag wieder, 21.30 Uhr, im Raum der Wirtschaftspiraten. Alle sind herzlich eingeladen, die hier sind. Und machen wir weiter. Dann nochmal Nachfrage. Ganz kurz, er hat mich gefragt, wegen Fredo. Arne ist da. Arne, du hast auf jeden Fall die Nummer. Ich habe gar keine Nummer von Fredo. Ich habe sie gerade eben auf Zeile 151 reingespielt. Nee, Arne, stell sie nicht rein. Richtig, ich habe sie gerade wieder rausgenommen. Schicksal an den Piratos und ansonsten niemand. Ich wollte noch etwas sagen aus Erfahrung von der Thinktwice-Konferenz. Die hatten jeweils an einem anderen Tag bei dem einen chinesischen Restaurant und japanischen Restaurant ein paar Tische bestellt gehabt. Das hat wunderbar funktioniert. Das war preislich völlig in Ordnung und eine größere Vielfalt hätten wir gar nicht haben können. Ich wollte unbedingt diese Erfahrung weitergeben, weil das war ja immer auch das Problem, wie kommen die Leute zum Essen. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Datum ist es 10.11.05., richtig? Ja. Okay, dann Stimmbürger. Die Anke wurde ja angefragt, die hat abgesagt. Was war denn das für eine Begründung? Ich kenne die Begründung nicht, musste Danny fragen. Also ich wusste auch gar nicht, dass sie abgesagt hat. Dann Ali, welcher Ali ist das? Cologne. Ali Cologne. Der macht momentan wahrscheinlich weniger was, hat er heute mitgeteilt. Ob das die Audicon betrifft, weiß ich nicht, aber ich gehe stark davon aus. Musst du auch ihn fragen? Ich wollte doch auch irgendwas machen, musikalisch. Dann wollte ich fragen, Stream, wer macht denn? Gibt es überhaupt einen und wenn ja, wer? Ja, ist geplant. Fredo hat da den Hut auf. Wie gesagt, ich habe Fredo jetzt noch nicht erreicht, aber wenn ich jetzt die Telefonnummer von ihm kriege, dann werde ich ihn morgen mal anrufen und da auch nachhaken. Wäre es gut, wenn wir es noch reinschreiben, ein Stream ist geplant. Mehr Fragen zu Albicon habe ich nicht. Okay, dann würde ich diesen Top beenden und wir kommen schon zum Top Sonstiges. Da wurde ein YouTube-Link reingestellt, eine Vortragsreihe von Clayton Christensen. Wer war das? Das war ich. Den habe ich gestern oder so gesehen. Fand ich ganz interessant, weil es mal nochmal eine andere Perspektive auf Ökonomien als solches und auch auf Konjunkturzyklen hat, beziehungsweise Konjunkturzyklen seit Ende quasi des Zweiten Weltkrieges. Und zwar erklärt dieser Herr Christensen das anhand von verschiedenen Arten von Innovationen. Also er unterscheidet da verschiedene Arten von Innovationen und er sagt, dass die Innovation, die wir zurzeit machen, eben dazu führt, dass wir eine stagnierende Wirtschaft haben, also eine stagnierende Ökonomie. Und er macht dann auch in den weiteren Vorträgen, die ich aber auch noch nicht gesehen habe, dann auch Vorschläge, was man dagegen tut und warum die es tun und warum das so ist, wie es ist. Und das er basht da ein bisschen auch auf die Wirtschaftswissenschaften, die halt die Leute dazu zwingen, diese Innovation durchzuführen. Es ist ganz ansehnlich, ist leider auf Englisch, aber ich fand es sehr nett. Okay, und der letzte Punkt ist dann noch von mir. Ich wollte mal wieder fragen, wie es mit den nächsten Podiumsdiskussionen aussieht. Es war ja, glaube ich, mal der Christian Felber im Gespräch. Und ich dachte mir auch, dass der Herr Schulmeister sehr schön wäre, wenn der mal da wäre. Ja, der AMT ist jetzt gerade gegangen, 22.01 in der Chatleiste. Der hat letztes Mal schon gesagt, dass er im Kontakt mit ihm war und dass er zugesagt hat und dass er für Ende März, glaube ich, den Felber eingeplant hat. Soweit ich mich jetzt erinnern kann, hat er das letztes Mal gesagt. Wie gesagt, ist jetzt nicht da, aber ich glaube, das ist gegeben. Schulmeister, ja, Moneymind hat ja auf der Mailingliste sehr viel über Schulmeister gebracht und ich habe die Frau Herrmann angemailt und aufs Band gesprochen, besser gesagt. Und am Montag hat sie mir zurückgemailt, hat sie mir die privaten Telefonnummern von dem Schulmeister gegeben und mich dort wahrscheinlich auch avisiert und finde das sehr gut, dass wir den in den Blick genommen haben, aber ich habe ihn noch nicht angerufen. Okay. Ja, also ich persönlich finde, dass diese Podiumsdiskussionen eigentlich meistens die Sachen waren, die uns am schnellsten, am weitesten gebracht haben und auch immer gut sind, um Kontakte zu knüpfen. Also ja, finde ich gut, wenn wir da dranbleiben. Wenn irgendjemand eine Idee hat, wen man noch so einladen könnte, dann nur raus damit. Ich habe mir jetzt vom Schulmeister auch das Buch bestellt, gebraucht für 2 €. Mal schauen, was da so alles drin steht. Wow. Okay. Matthias, darf ich noch kurz vielleicht Unwichtiges einwerfen? Du hast doch Kontakt zu Moneymind. Du kennst ihn doch persönlich, glaube ich. Ist es Zeitmangel, dass es nicht passt, dass er am Mittwoch Mumble nicht teilnimmt? Weil, also der scheint ja einer, der sehr fundiertes Wissen hat. Kannst du mit ihm mal reden drüber? Ich habe selbst noch nicht mit ihm gesprochen, Julim. Ich habe ihn ja über Nikolaus Hofer an die AG rangeführt. Nikolaus Hofer hat mir gesagt, er hat die ganzen Jahre, seit er mit ihm in Kontakt steht, immer nur schriftlich mit ihm kommuniziert. Also es könnte hier der Fall vorliegen, dass er jemand ist, wie auch Braunberger bei der FAZ, die nur schriftlich kommunizieren. Also ich will es jetzt noch nicht endgültig so sagen, ich werde es versuchen, dass er Mumble mal versucht, aber das ist schon ein starkes Indiz dafür, dass das schwierig werden könnte. Wie heißt denn der mit bürgerlichem Namen? Steht im Wiki, Arne, guckst du mal selber. Genau. Wo steht das? Im Wiki, im Piratin-Wiki hat er sich eingetragen. Hat er sich in der AG eingetragen? Ja, hat er auch. Also findest du es dort. Ja, ich halte ihn auch für, ich lese ihn, also sehr angeregt und habe ich ja letztes Mal als Thema gebracht und es wäre natürlich viel besser, mit ihm hier in der Mumble sprechen zu können, als ansonsten sind wir wirklich darauf angewiesen, mit ihm über die Mailinglist uns auszutauschen. Ich glaube, einige hier sind ja auch im Privatkontakt, also Bene, Bunky, glaube ich, Schulim, keine Ahnung, wenn ich jetzt vergessen haben sollte, Rolf Müller, also hat sich sehr gut eingeführt und ist auch sehr engagiert in der Beantwortung von den Texten oder von den Gegendarstellungen oder von den Antworten. Also sehr fruchtbar, finde ich. Also hat echt einen positiven Impuls reingebracht. Ja, yes, du kennst ja besser. Also mir scheint es, dass der im absoluten akademischen Bereich tätig war oder ist. Oder so zumindest Assistent oder Doktorand oder sogar weiter im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, liege ich richtig, denn die Qualität und ist schon hervorragend, was er bringt, egal ob man das teilt oder nicht. Ne? Ja, ich wünschte mir, dass noch mehr Leute sich in den Dialog mit ihm begeben, dann wird es noch spannender. Ich habe eigentlich einfach erwartet, dass vielleicht Patrick und Nikolai das aufgreifen würden, aber von denen kam bisher noch nichts. Vielleicht kommt es noch, hoffe ich jedenfalls. Arne habe ich informiert, der war die ganze Zeit mit anderen Projekten beschäftigt, der wird sicherlich, sobald er Zeit hat, sich da den Money Mind annehmen, ziemlich sicher, und alle anderen kann ich auch nur darauf auffordern, das ebenfalls zu machen. Ich könnte mal, der hat ein paar Stellungnahmen da, die, also seine Links sind auch hervorragend. Ich könnte ein bisschen provozieren und einfach schon spaßhalber gegenhalten. Vielleicht schreibe ich ihm auch, ob er nicht teilnehmen kann. Ne? Also es ist schon sehr, sehr vertiefend, was er da bringt. Ne? Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich finde seine Mailinglistenbeiträge auch exorbitant gut. Vor allem auch, wie er auf im Prinzip alle Leute eingeht, geduldig und sachlich und zielführend. Das ist echt cool. Ach, eine Frage habe ich nochmal, und zwar Auslöser war ja dieser Ex-System-Pirat, und ich habe mich schon mit vielen hier unterhalten und ich habe bis heute keine Antwort, wer ist das denn eigentlich? Kann das jemand hier sagen? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Das ist nämlich eine interessante... Ich dachte, wenn einer mit einem Pseudonym auftritt, dass man es nicht freigeben soll. Ja, ja, das ist auf der einen Seite schon richtig, aber bei ihm ist halt sehr auffällig, dass er eine Art und Weise an den Tag legt, total, als wäre er total besorgt um die AG, wie sich die entwickelt und so weiter. Aber auf der anderen Seite, das auch alles immer dann wieder ziemlich nicht so gut findet. Also wie sich die AG weiterentwickelt hat und so weiter. Und dieser Widerspruch und so weiter, der sich darin ein bisschen auftut, der irritiert mich. Und deswegen, ich weiß nicht, wie das anderen geht, ich finde seine Beiträge irritierend. Kann ich so nicht bestätigen. Okay, ja, jetzt geht's schon sehr ein bisschen Smalltalk rüber. Ich würde dann mal die Sitzung beenden um 22.13 Uhr. Und freue mich auf eine schöne Sitzung nächsten Mittwoch wieder. Eine gute Nacht. Danke. Danke. Danke. Danke. Herzlichen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.